mit dem Nu, der sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar. Das ist meine Liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine Klügste, meine beste Freundin Conny. Ja, meine Freundin ist immer für mich da. Oh, oh, ist doch klar. Meine beste Freundin Conny, die ist immer für mich da. Endlich wieder Ferien. Wer das sagt? Na, ich natürlich, eure Conny. Wisst ihr, Schule ist ja ganz schön und Reitschule ist noch viel schöner. Aber am schönsten ist es doch, wenn man Ferien hat und ganz weit wegfährt. Zum Beispiel zum Zelten an die Ostsee. Aber wenn man wirklich weit weg will, dann muss man mit dem Flugzeug fliegen. Und wer noch nie mit einem Flugzeug geflogen ist, der kann sich nicht vorstellen, wie aufregend das ist. Das Taxi hupt schon zum dritten Mal. Seid ihr jetzt endlich soweit? Ja, ja. Habe ich auch wirklich die Kaffeemaschine abgestellt? Ist der Herd aus der Waschmaschine, der Toaster, der Fernseher, Stecker rausgesucht? Hast du die Terrassentür abgeschlossen? Ja, das hast du schon zweimal gefragt. Nun komm endlich. Wir müssen 1,5 Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Conny, komm jetzt. Ich will dir noch mal deine Schleife nachziehen. Ja, ja, sofort. Mein Teddy hat sich versteckt, weil er Angst vorm Fliegen hat. No. Ach, da ist er ja. Na, dann haben wir ja jetzt endlich alles. Los ins Taxi. Die Koffer sind schon drin. So, Mädels, beeilt euch. Ja, ja, ja, ja. Jetzt zum Flughafen, bitte. Nein, halt! Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab die Pässe vergessen. Oh, warten Sie einen Moment, ich bin gleich wieder da. Oh. Na, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Da tut der Papa die ganze Zeit so, als wenn er der Einzige wäre, der nicht aufgeregt ist. Und dann hätte er beinahe die Pässe vergessen. Aber das Wichtigste ist, dass Conny ihren Teddy gefunden hat. Ohne ihn würde sie nie in die Ferien fahren. Ferien mit dem Flugzeug. Da kann man schon mal ein wenig aufgeregt sein. Aber jetzt geht alles glatt. Das Taxi bringt Conny und ihre Eltern mitsamt ihrem Gepäck sicher bis vor die Abflughalle. Wow, ist das groß hier. Ja, von hier fliegt man in die ganze Welt. Mama holt einen Kofferkarren und sie gehen hinein in das Abfertigungsgebäude. Rolltreppen führen hier über mehrere Etagen. Alles glänzt voller Chrom und Glas. Lautsprecherdurchsagen und riesige Anzeigetafeln vervollständigen den gewaltigen Eindruck. An den Schaltern herrscht großes Gedränge. Da sind Familien mit viel Gepäck, herumeilende Leute mit Aktenkoffern und viele Menschen, die fremde Sprachen sprechen. Es gibt allerlei Geschäfte und Restaurants, sogar eine Bank und eine Post und blitzblank polierte Autos stehen dazwischen auf Podesten herum. Conny sieht sich staunend um. Das ist ja wie eine kleine Stadt. Mhm. Mama, warum gibt es hier so viele Geschäfte? Damit die vielen Leute, die hier ankommen und abfliegen, gleich richtig einkaufen können. Vielleicht wollen sie auch Geld wechseln oder einen Brief abschicken. Und warum stehen hier Autos herum? Ich denke, das ist nur für Flugzeuge. Ja, Conny. Die Autos stehen dort, damit man weiß, wenn man sich hier ein Auto mieten will, wo man eines herbekommt. Ach so, Werbung. Mhm. Hm? Und die Anzeigetafeln, ist das auch Werbung? Nein. Schau mal genau hin. Siehst du, da stehen die Zielorte der Flugzeuge. Die Flugnummern, die Abflugzeiten und die Nummern der Schalter. So wissen wir ganz genau, zu welchem Schalter wir jetzt müssen, um einzuchecken. Einzuchecken? Wieso checken? Das heißt, wir müssen mit unseren Flugscheinen an den Schalter. Dort werden sie geprüft und uns werden Sitzplätze zugewiesen. Das Gepäck wird gebogen und zum Flugzeug gefahren. Und wenn alle Passagiere eingecheckt haben, dann fliegen wir los. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir zu Schalter 17 kommen. Da müssen wir nämlich hin. Oh ja, dann werden wir auch Passagiere. An Schalter 17 steht schon eine lange Menschenschlange. Alle warten mit ihren Koffern und ihrem Handgepäck darauf, dass sie abgefertigt werden. Das Handgepäck ist das, was die Fluggäste mit ins Flugzeug nehmen. Ja, jeder darf ein Teil mit an Bord nehmen. Hast du auch Handgepäck, junge Dame? Ja, mein Teddy. Im Koffer erstickt er ja. Da hast du recht. So, die Koffer haben wir gewogen. Willst du dich auch mal auf die Waage stellen? Ja, bitte. Ich heb dich mal rauf. So. Und wenn ich jetzt das Laufband anstelle, fährst du direkt auf den Gepäckwagen und von dort in den Flugzeugbauch. Oh ja. Na, ich glaube, das lassen wir dann doch lieber. Wo möchtest du denn sitzen? Doch sicher am Fenster, nicht wahr? Ja, am Fenster. Dann wollen wir doch mal sehen. So, dann bekommst du die Nummer 14A. Bitte sehr. Dankeschön. Die Koffer sind auf dem Laufband. Sitzplatznummern haben sie. Dann kann jetzt gar nichts mehr passieren. Bis zum Abflug ist aber noch etwas Zeit. Conny möchte gern auf die Aussichtsterrasse. Von dort sieht man das Rollfeld, auf dem ganz viele Flugzeuge stehen. Und starten. Oh, da muss man sich ja die Ohren zuhalten. Ist das drin im Flugzeug auch so laut? Keine Sorge, da ist es lange nicht so laut. Seht mal, da kommt ein Flugzeug herangerollt. Ist das gerade gelandet? Und was machen die schwarz-gelben Autos dort? Und warum kommen die gar nicht durcheinander bei all den vielen Flugzeugen? Hey, nicht so viele Fragen auf einmal. Hör zu, es gibt Starts- und Landebahnen. Und jedes Flugzeug bekommt vom Tower aus, das ist der große Turm dort drüben, eine Bahn zugeteilt. Aha. Das machen die sogenannten Fluglotsen. Die sorgen dafür, dass alles schön der Reihe nachgeht. Deshalb müssen die Flugzeuge manchmal auch Warteschleifen fliegen, bevor sie landen können. Und wenn sie dann gelandet sind, zeigen die schwarz-gelben Autos ihnen den Weg zu ihren Parkplätzen. Da werden sie dann betankt und be- und entladen. Guck mal, da drüben steht schon unser Flugzeug. Oh, schön. Das blaue? Ja, das dort. Da fährt gerade ein Wagen mit Gepäck hin, mit 3 Anhängern. Papi, da sieh nur. Na was denn, Conny? Da ist meine grüne Reisetasche. Ja. Siehst du, dort ganz oben drauf. Ja, tatsächlich. Jetzt sind es noch 35 Minuten bis zum Start. Zeit für die Familie, zum Abfluggate zu gehen. Zuerst müssen sie durch die Sicherheitsprüfung. Ihr Handgepäck und ihre Jacken werden durch einen kleinen Tunnel geschoben. Auf diesem Bildschirm kann der Mann dann sehen, ob etwas Gefährliches im Gepäck ist. Das nennt man Durchleuchten. Deinen Teddy musst du auch auf das Band legen, Conny. Aber mein Teddy ist doch kein Gepäckstück. Trotzdem müssen sie überprüfen, ob er nichts im Bauch hat. Mein Teddy hat aber was im Bauch. Warte. Die Passagiere gehen durch ein Tor und werden dann zusätzlich mit einem Metalldetektor abgetastet. Der piepst, wenn er auf Metall stößt. So wird geprüft, ob jemand eine Waffe bei sich trägt. Für eine Weile sitzen Conny, Mama und Papa dann im Warteraum mit vielen anderen Fluggästen. Wenn da nicht dieser Junge wäre, der ganz fürchterlich damit angibt, wie oft er schon geflogen ist, würde Conny sich ziemlich langweilen. Aber dann kommt eine Lautsprecherdurchsage, sie müssen ihre Bordkarten vorzeigen und dürfen durch einen langen Gang bis zum Flugzeug gehen. Wann sind wir denn endlich im Flugzeug? Jetzt. Das hier ist schon das Flugzeuginnere. Huch, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich suche unsere Plätze. Na, mach mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hier sitze ich. Boah, ist das aber eng hier. Ein bisschen. Es müssen ja auch möglichst viele Leute in einen möglichst kleinen Raum passen. Mhm. So, warum denn? Na ja, damit das alles hinkommt. Mit der Größe der Flugzeuge, der Spannweite der Flügel und so weiter. Schnall dich schon mal an, Conny. So. Oje, ist mal wieder eine Diät fällig, ne? Ja, bei mir auch. Pass auf, wir müssen deinen Gurt etwas enger machen, Conny. Ja. Wieso kann das Flugzeug überhaupt fliegen, Mama? Das ist doch alles aus Metall und unheimlich schwer. Ja, das hat etwas mit dem Luftdruck im Flugzeug zu tun. Mit der Antriebskraft und mit den aerodynamisch geformten Tragflächen. Aber so ganz genau weiß ich es eigentlich auch nicht. Und warum kann man das Fenster nicht öffnen? Oh, wenn jemand in 10.000 Meter Höhe das Fenster öffnen würde, würde durch den Luftdruck alles hinausgesogen werden. Du auch, mein Schatz. 10.000 Meter Höhe? Ja. Wow. Über Lautsprecher begrüßt der Pilot seine Fluggäste. Dann rollt das Flugzeug los. Aber nur bis zur Startbahn, denn dort muss es noch auf die Starterlaubnis warten. Auf einem Bildschirm erklärt eine Stewardess die Benutzung der Schwimmwesten und die Lage der Notausgänge. Conny bekommt ein wenig Angst, dass das Flugzeug abstürzen könnte und hält ihren Teddy ganz fest. Er hat ein bisschen Angst, Mama. Ich muss jetzt gut auf ihn aufpassen. Ja, das mach mal. Dann kommt eine Ansage. Bitte anschnallen, das Rauchen einstellen, die Tische hochklappen und die Sitze gerade stellen. Das Flugzeug startet. Es rollt schneller und schneller. Und dann hebt es ab. Rasend schnell steigt es hoch. Es dröhnt und kribbelt dabei in Connys Bauch. Sie hört nicht mehr so gut. Die Geräusche sind ganz dumpf. Aber das ist nicht schlimm. Das liegt daran, dass wir so schnell steigen und der Luftdruck sich verändert. Warte mal. Hier hast du ein Kaugummi. Es hilft, wenn du das kaust. Danke. Schau mal, Mami. Die Häuser unter uns sind schon so klein wie im Spielzeugland. Ja. Und die Autos sind noch viel kleiner. Ja, und sieh mal da oben. Bald stoßen wir durch die Wolkendecke. Tatsächlich. Bald sind sie über den Wolken. Hier scheint immer die Sonne. Weil nichts mehr dazwischen ist. Die Wolken sehen aus wie Zuckerwatte. Mmh, lecker. Am liebsten möchte ich aussteigen und darauf herumkugeln. Dann würdest du aber ganz schön klebrig werden und wie ein kleiner Schneemann aussehen. Ein Schneemann, eine Schneefrau, ich? Eine Schneeconny und ein kleiner Schneeteddy, nicht wahr, Teddy? Dann kommt die Stewardess zu Conny. Und sie ist überhaupt nicht stur, sondern ganz nett. Sie bringt Conny Geschenke. Eine kleine Insel zum Aufpusten, Buntstifte und ein Malbuch. Und einen kleinen Kopfhörer, mit dem Conny Musik oder das Fernsehprogramm hören kann, wenn sie den Stecker in die Armlehne steckt. Mami, woher hat die Stur das nur gewusst? Was denn, Schätzchen? Na, woher hat sie gewusst, dass ich vor ein paar Tagen Geburtstag hatte? Sie hat mir doch Geschenke gebracht. Natürlich hat die Stewardess das nicht gewusst. Jedes Kind an Bord bekommt die gleichen Geschenke. Genauso wie jeder zwischendurch etwas zu trinken erhält und beim Einsteigen eine Zeitung oder Zeitschrift. Conny aber will nicht lesen. Sie will lieber spielen und ein wenig herumtoben. Zu laut, findet die Frau, die vor Conny sitzt und sich bei Papa mächtig über Conny beschwert. Haha, aber da ist sie an den Falschen geraten. Sie sind wohl selbst nie ein Kind gewesen, wie? Wissen Sie was? Sie sollten mal Urlaub machen. Das würde Ihnen vielleicht ganz gut tun. Da hast du es aber gegeben, Papi. Ja. Und du versuchst jetzt mal, dich ein bisschen ruhiger zu verhalten. Genau. Ja? So lange dauert der Flug nun auch wieder nicht. Das macht ihr beide zusammen, du und Teddy, ne? Bald darauf wird Conny ganz ruhig. Denn mit vollem Mund kann man sowieso nicht so gut reden. Und bewegen kann sie sich auch nicht mehr. Denn zum Essen muss man das Tischchen aus der Rückenlehne des Vordersitzes herunterklappen. Wie geht denn das, Mama? Ja, das ist ganz einfach. Du drehst diesen Hebel herum, siehst du? Und dann kannst du dein Tischchen herunterklappen. So kannst du es noch weiter an dich heranziehen. Schau mal. So. Ja, und da kommt auch schon dein Essen. Die Stewardess bringt es mit dem Rollwagen. Danke. Und jetzt brauchst du es nur noch aufzuklappen, das Besteck herauszunehmen und zu essen. Aber vorher binden wir dir besser eine Serviette um. Lecker. Das sind ja Spaghetti. Guten Appetit. Wollen wir mal. Spaghetti essen ist gar nicht so einfach. Und im Flugzeug schon gar nicht, wenn man die Arme nicht richtig zur Seite bewegen kann. Aber irgendwie schafft Conny es, die ganze Portion aufzuessen. Und ihrem Teddy auch noch etwas abzugeben. Nicht wirklich, natürlich. Dazu trinkt sie Tomatensaft. Und der Nachtisch ist auch gleich mit dabei. Gemischtes Obst. Doch plötzlich bekommt Conny einen Schreck. Oh, was war das? Das hat so gekitzelt im Bauch. Es ist nichts passiert. Das war nur ein sogenanntes Luftloch. Ein Luftloch? Was ist das denn? Wenn irgendwo ein Loch ist, ist doch immer Luft drin. Wie kann dann in der Luft ein Loch sein? Und was ist dann da drin, wenn da keine Luft drin ist? Tja, weißt du, Conny, also, Na? Wahrscheinlich ist das gar nicht wirklich ein Luftloch, sondern... Tja, also, da gibt es so Luftdruckunterschiede. Naja, vielleicht waren es auch Abwinde oder sowas. Aha, du weißt es also auch nicht. Ja. Dann kannst du auch nicht wissen, dass nichts passieren kann. Na ja. Das Luftloch war auch die einzige Abwechslung, seitdem das Essen serviert wurde. Schließlich wird Conny das aus dem Fenster sehen zu langweilig. Zum Glück kommt gerade die Stewardess. Conny darf sich mit dem Angeberjungen von der Wartehalle zusammen das Cockpit ansehen, also den Raum ganz vorne im Flugzeug, in dem der Pilot und der Co-Pilot sitzen und das Flugzeug steuern. So viele Knöpfe? Und mit diesem kleinen Lenkrad steuern Sie ganz allein das große Flugzeug? Naja, eben dafür sind ja die ganzen Knöpfe da. Damit die Automatik mir einen großen Teil der Arbeit abnimmt und mich über diese Anzeigen hier immer genau informiert, wie die Situation ist. Die Flughöhe, die Geschwindigkeit, der Außendruck, die technischen Daten und so weiter. Man muss als Pilot zwar eine ganze Menge beachten, aber es gibt kaum etwas Sichereres als Fliegen. Die Scheiben sind ja viel größer als hinten bei uns. Ja, trotz aller Technik schadet es nicht, wenn wir sehen, wo wir landen. So ein Cockpit ist wirklich spannend. Unzählige Knöpfe in verschiedenen Farben, Schalter aller Art, Lampen, ganz viele Uhren, Bildschirme und blinkende Anzeigen sind vor, neben und über dem Piloten. Der Flugkapitän erklärt noch eine ganze Weile, wofür das alles da ist. Conny ist ganz aufgeregt. Am liebsten würde sie selbst auch mal steuern und die Knöpfe drücken. Aber das ist natürlich nicht erlaubt. Außerdem... Und jetzt müsst ihr wieder zu euren Plätzen zurück. Wir müssen nämlich die Landung vorbereiten. Aber vorher darfst du noch eine Durchsage machen. Pass auf, sprich einfach hier hinein, dann hören dich alle Leute hinten im Flugzeug. Ehrlich? Ja klar, sprich einfach drauf los. Also, hier spricht Conny und Fliegen ist ganz toll. Jetzt kann der Junge nicht mehr so angeben, denn Conny durfte eine Durchsage machen, die alle gehört haben. Und er nicht. Aber jetzt heißt es wieder, bitte anschnallen, das Rauchen einstellen, die Tische hochklappen und die Sitze gerade stellen. Wir beginnen jetzt unseren Landeanflug. Conny hat sich schon darauf vorbereitet und rechtzeitig ein Kaugummi in den Mund gesteckt. Diesmal hört sie nicht alles so dumpf wie beim Start. Das Flugzeug sinkt. Seht ihr, jetzt werden die Berge wieder hoch. Und da sind Häuser, die werden immer größer. Ui, geht das schnell. Ja. Kannst du den Flughafen schon sehen? Ganz viele Lichter müssen da sein. Ja, da sind ganz viele Lichter in einer Reihe. Ja. Wir fliegen in einer Kurve darauf zu. Ich glaube, das ist die Landebahn. Mhm. Bestimmt bekommt der Pilot jetzt über Funk die Erlaubnis zur Landung. Huch, was war das? Das waren die Räder. Der Pilot hat die Reifen für die Landung unten aus dem Flugzeug herausfahren lassen. Genau so ist es. Rasend schnell werden die Häuser größer und größer. Der Erdboden scheint auf sie zuzukommen. Mit einem Ruck setzt das Flugzeug sicher auf den Boden auf und rollt weiter, bis es der Pilot mit den Bremsen kräftig abbremst. Na, Conny, hat die Landung Spaß gemacht? Ja, schon. Aber der Start war noch kribbeliger, besonders im Bauch. Eine Gangway, eine Art Treppe auf Rädern, rollt zum Flugzeugausgang. Dann können sich alle ihr Handgepäck schnappen und aussteigen. Mit einem langen Flughafenbus geht es zum Flughafengebäude. Und wo bekommen wir jetzt unser Gepäck her? Siehst du das Fließband da hinten? Da kannst du dich hinstellen und warten. Und sobald du deine grüne Reisetasche wieder siehst, kannst du sie vom Fließband herunternehmen. Bald haben Mama und Papa ihre Koffer und Conny ihre Lieblingsreisetasche zusammen. Dann geht es gleich hinaus aus dem Gebäude. Wow, ist das warm hier. Hm. Und alles sieht ganz anders aus als zu Hause. Ach, schön. Wisst ihr, worauf ich mich jetzt freue? Auf die Ferien, ne? Ja, auch. Etwa auf die Busfahrt zum Hotel? Ja, auch. Aber vor allem auf den Rückflug. Das kann ich verstehen. Die Ferien waren ganz toll. Ich möchte immer wieder irgendwohin fliegen und aus den Cockpitfenstern herausgucken. Aber es gibt auch Sachen, die nicht so toll sind und die trotzdem sein müssen. Zum Beispiel musste ich schon mal zum Zahnarzt, obwohl ich noch in den Kindergarten gegangen bin. Die Geschichte könnt ihr euch jetzt gleich anhören. Hier ist wieder Conny. Ich stehe gerade vorm Spiegel. Welche Schleife nehme ich denn heute? Die blaue oder die rote? Ich glaube die rote. Ja, das sieht gut aus. Bei Spiegel fällt mir etwas ein. Wisst ihr, dass ich schon mal beim Zahnarzt war, als ich noch klein war? Ja, wirklich. Da bin ich sogar noch im Kindergarten gewesen. Conny steht mit weit geöffnetem Mund im Badezimmer vor dem Spiegel. Neben ihr hockt die kleine, grau-weiß gestreifte Katze und wundert sich, dass Conny so lange braucht. Also spielt sie noch ein wenig mit Connys Hausschuhen. Was ist das denn? Wieso geht denn das nicht weg? Conny, bist du fertig mit dem Zähneputzen? Du musst ins Bett. Ja, nein. Wo bleibst du denn? Hier am Bad, Mama. Guck doch mal. Was ist denn? Ich hab da so eine braune Stelle unten am Zahn. Die geht überhaupt nicht weg. Ich hab ganz doll geputzt. Lass mal sehen. Ja. Hm? Wo denn? Da. Ja. Ich glaube, du musst zum Zahnarzt. Das ist bestimmt ein Loch. Ein Loch? Mhm. Zum Zahnarzt? Jetzt? Na, jetzt musst du ins Bett. Und zum Zahnarzt gehst du irgendwann in den nächsten Tagen, wenn wir einen Termin für dich bekommen haben. Und los, Abmarsch ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Gut, dass Conny und ihre Mama das Loch im Zahn entdeckt haben, bevor es noch größer geworden ist und vielleicht bis zur Zahnwurzel reicht. Noch ist es ja nur ein kleiner Fleck. Und deshalb hat Conny überhaupt keine Schmerzen und kann tief und fest schlafen. Fast hätte sie die Sache mit dem Zahnarzt ganz vergessen, wenn es ihr nicht am nächsten Morgen beim Zähneputzen wieder eingefallen wäre. Im Kindergarten erzählt sie den anderen Kindern davon. Die kleine, rothaarige Anna tröstet sie. Sie war selbst schon einmal beim Zahnarzt und sagt, es sei überhaupt nicht schlimm. Aber Michel, der große Junge mit den dunklen Locken, der Baseballkappe und der Latzhose, der macht Conny Angst. Das ist wohl schlimm beim Zahnarzt. Der hat eine richtige Bohrmaschine und bohrt damit Löcher in deine Zähne. Das tut weh. Mit einer Bohrmaschine? Wirklich? Ja. Conny hat schon ein paar Mal gesehen, wie Papa mit seiner großen Bohrmaschine Löcher in Bretter oder in eine Wand gebohrt hat. Das war so laut, dass Conny sich die Ohren zuhalten musste. Jetzt bekommt Conny wirklich Angst vor dem Zahnarzt. Das wird der Papa sein. Willst du ihm die Tür aufmachen? Ja, ich gehe schon. Hallo, Papa. Hallo, mein Schätzchen. Ah, was für eine stürmische Begrüßung. Papi, ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Hm? Kann man mit deiner Bohrmaschine auch Löcher in die Zähne bohren? Was? Mit meiner großen Bohrmaschine? Löcher in die Zähne? Ach so, du meinst den Zahnarztbohrer. Ja, den Zahnarztbohrer. Nein, mein Schatz, du brauchst überhaupt keine Angst vorm Zahnarzt zu haben. Pass auf, meine Bohrmaschine ist dafür da, um Löcher in Wände zu bohren, damit man dort etwas anschrauben kann oder in Holz zum Beispiel. Und die hat überhaupt nichts mit einem Zahnarztbohrer zu tun. Der ist klitzeklein und heißt eigentlich nur Bohrer. In Wirklichkeit macht der Zahnarzt damit nur die kleinen schlechten Stellen an den Zähnen weg. Und du hast so etwas? Ja, hier, guck mal. Ach, so eine kleine Stelle, das ist kein Problem. Hast du doch zu viel Süßes gegessen, wie? Zu viel? Nie. Du, Papa? Ja, Conny? Wenn ich sowieso zum Zahnarzt muss, darf ich dann jetzt vorher schnell noch was Süßes? Na gut, einmal noch eine Ausnahme. Mama ruft dann vorsichtshalber gleich doch beim Zahnarzt an und lässt sich für Conny einen Termin geben. Das heißt, einen Tag und eine Uhrzeit, zu der Conny und Mama in der Praxis sein sollen, damit sie nicht lange warten müssen. Ohne Termin dürfen nur Leute hin, die gerade ganz große Schmerzen haben. Die kommen dann schneller dran. In der nächsten Woche ist es soweit. Conny geht zum Zahnarzt. Und Mama kommt mit. In der Praxis riecht es ganz sauber. An der Wand hängen lustige Bilder von kleinen Zahnmännchen. Aber Conny kann kaum über den Tisch gucken, hinter dem die Zahnarzthelferin sitzt. Conny drückt ihren Teddy ganz fest an sich. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Waren Sie schon mal hier? Mit Conny noch nicht, aber ich habe Ihre Karte mitgebracht hier. Conny? Ah ja, du kannst jetzt ins Behandlungszimmer. Du bist jetzt dran. Ich? Na los, Conny, ich komme mit hinein. Ja. In diesen großen Stuhl darfst du dich hineinsetzen. Hier, bitte. Der ist aber gemütlich. Und dann binden wir dir noch ein Papierlätzchen um. Wofür ist das denn? Bekomme ich was zu essen? Der ist dafür, dass deine Kleidung nicht nass wird. Ach ja, klar. Und schau, wenn ich auf diesen Knopf drücke, dann fährt der Stuhl hinauf oder hinunter. Das macht Spaß. Machst du das nochmal? Hier, drück selbst auf den Knopf. Mit dem geht's hinauf und mit dem hinunter. Das ist ja wie Karussellfahren. Über Conny ist eine große, helle Lampe. Neben ihr, neben dem Stuhl also, ist ein kleines Spülbecken mit einem Wasserhahn und einem Becher darunter. Auf dem Tisch auf der anderen Seite liegen viele kleine glänzende Geräte. Einige auf einem Tablett, einige auf einem kleinen weißen Deckchen. Eine Bohrmaschine kann Conny nirgendwo entdecken. Und was sind das für Schläuche, die an dem Tisch herunterhängen? Dann gibt es eine Überraschung. Die Tür öffnet sich und herein kommt kein weißhaariger alter Zahnarzt, sondern eine nette, freundliche Zahnärztin. Hallo, Conny. Hast du schon einen Wackelzahn? Ja, hier vorne. Da wackelt ganz schön doll. Ach, der Schneidezahn. Das ist normal in deinem Alter. Der wird bald ausfallen und dann kommt ein neuer, festerer Zahn. So, dann wollen wir uns deine Zähnchen mal mit dem Spiegel ansehen. Mit einem Spiegel und einer kleinen Lampe sieht sich die nette Zahnärztin alle Zähne ganz genau an. Ein paar Mal klopft sie leicht dagegen, aber das tut kein bisschen weh. Trotzdem hält Conny vorsichtshalber ihren Teddy fest umklammert. Die Zahnärztin sagt irgendetwas und die Zahnarzthelferin schreibt dann etwas auf ein großes Stück weißen Karton. Bei dem Zahn unten findet die Ärztin tatsächlich ein kleines Loch. Ich verstehe das aber gar nicht. Ich putze doch jeden Morgen und jeden Abend meine Zähne ganz lange und mit Zahncreme. Ja, Conny, das ist doch gut so. Ich freue mich zwar, dich zu sehen und du kannst doch ruhig regelmäßig zur Kontrolle hierher kommen. Aber je seltener du zu deiner Zahnärztin musst, umso besser geht es dir mit den Zähnen. Weißt du, nach dem Essen bleiben immer Speisereste in den Zähnen hängen, besonders bei klebrigen Süßigkeiten. Da freuen sich die kleinen Bakterien drüber und die greifen dann auch gleich die Zähne an. Deshalb solltest du am besten jedes Mal die Zähne putzen, wenn du etwas gegessen hast. Jedes Mal? Ja, jedes Mal. Das ist aber ganz schön oft. Essen macht Spaß, Zähne putzen ist langweilig. Na, da reden wir nachher noch mal drüber. Jetzt wollen wir erst einmal etwas gegen das kleine Loch dort unten unternehmen. Gut, dass Mama mit im Behandlungszimmer ist. Die Zahnärztin ist zwar sehr nett und Conny hat ja auch noch ihren Teddy, aber Conny hat es nicht gern, wenn sie den Mund aufmachen muss, damit jemand darin etwas repariert. Und Mama weiß schon, was sie dann sagen muss. Ich kenne doch meine tapfere Conny. Du lässt die Zahnärztin jetzt ganz schnell das Loch wegmachen und dann erzählst du dem Michel im Kindergarten, wie es hier wirklich war. Nämlich, dass es überhaupt nicht wehgetan hat. Hm? Ja, und dass es überhaupt keine Bohrmaschine gegeben hat. Genau. So, dann können wir dir jetzt eine kleine Füllung machen. Eine Füllung? Ja. Weißt du, das heißt, wir machen das Loch ein kleines bisschen größer und runder und dann tue ich etwas hinein, was ganz schnell genauso hart wird wie der Zahn drumherum. Sieh mal. Die Ärztin zeigt Conny ein kleines Gerät mit einer Spitze, die sich ganz schnell dreht. Damit macht sie die schlechte Stelle am Zahn weg. Dann geht der Zahn nicht weiter kaputt. Übrigens, die Ärztin hat genauso lange blonde Haare wie Conny. Nur, dass sie keine rote Schleife trägt, sondern die Haare mit einem bunten Band zum Pferdeschwanz zusammengebunden hat. Conny denkt, die Zahnärztin kann noch nicht so alt sein wie Mama. Aber das sagt sie jetzt lieber nicht laut. Außerdem soll sie jetzt den Mund ganz weit aufmachen. Noch ein bisschen weiter, bitte. Und den Kopf ein wenig zu mir drehen. Ja, so ist schön. Das Bohren ist ein wenig unangenehm. Es kribbelt so. Die Zahnarzthelferin hängt einen kleinen Mundstaubsauger in Connys Mund, damit der Zahn trocken bleibt und gut behandelt werden kann. Außerdem muss Conny dann nicht dauernd Spucke schlucken und kann schön ruhig sitzen bleiben, bis die Behandlung vorüber ist. So. Und mit diesem kleinen Häkchen überprüfe ich kurz, ob die schlechten Stellen ganz weg sind. Danach stopft die Ärztin die Füllung fest in den Zahn. Sie schmeckt ein wenig bitter. Aber zum Glück muss Conny ja nicht schlucken. Und jetzt bitte einmal kräftig die Zähne zusammenbeißen. Mhm. Ja, richtig drauf. Gut, das reicht. Mund auf. Ah. Passt. Oder stört dich noch irgendetwas? Nein. Doch, das Lätzchen. Na, das haben wir gleich. Aber vorher darfst du dir einmal gründlich den Mund ausspülen. Mhm. Conny darf wieder auf einen Knopf drücken, sodass Wasser aus dem Hahn in den Becher fließt. Sie spült ihren Mund aus und spuckt das Wasser in das Spülbecken. Conny fühlt sich doch ziemlich erleichtert, dass die Behandlung so schnell und schmerzlos vorübergegangen ist. Hier, nimm mal den großen Handspiegel und schau dir deine neue Füllung ruhig mal an. Da, siehst du sie? Ja, da ist sie. Ganz glatt. Dann habe ich ja meine Arbeit gut gemacht. Und jetzt zeige ich dir mal, wie man sich richtig die Zähne putzt. Und erzähle dir, wie es noch mehr Spaß macht. An einem riesengroßen Gebiss zeigt die Zahnärztin Conny mit einer viel zu großen Zahnbürste, wie man sich die Zähne richtig putzt. Nicht wild durcheinander, sondern so, wie es eben nur eine Zahnärztin oder ein Zahnarzt einem zeigen kann. Hast du auch gut aufgepasst, Teddy? Wenn ich es mal vergesse, kannst du mich wieder daran erinnern, wie es richtig gemacht wird. Gut, dass Conny ihren Teddy mitgenommen hat. Aber zur Sicherheit ist ja auch noch Mama dabei. Und die vergisst ganz bestimmt nicht, was die Zahnärztin eben erklärt hat. Wie richtig geputzt wird, dass man mindestens 2 Minuten putzen soll und woran man dabei denken kann, damit auch das Zähneputzen Spaß macht und nicht nur das Essen. Zum Abschied bekommt Conny sogar noch ein kleines Geschenk. Nichts Süßes natürlich. Und auch nicht das Bild von dem niedlichen Esel an der Wand, das Conny so gern gehabt hätte. Aber einen kleinen Zahnarztspiegel. Damit kannst du zu Hause dann selbst Zahnärztin spielen. Zum Beispiel, wenn dein Teddy mal ein Loch im Zahn hat. Dankeschön. Aber denk immer schön daran, nach jedem Essen Zähne putzen nicht vergessen. Ich denk dran, versprochen. Und auch ich hab heute wieder eine ganze Menge gelernt. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss, Conny. Tschüss. Als Connys Papa am Abend nach Hause kommt, erwartet ihn Conny schon wieder ganz ungeduldig. Ich gehe schon. Ist gut. Oh, Papa. Na, das ist heute aber wieder eine stürmische Begrüßung. Hey, wo ziehst du mich denn hin? Los, Papa, mitkommen. Du musst dich jetzt in den Sessel setzen. In den Sessel? Nein, in den Behandlungsstuhl. Das ist ein Behandlungsstuhl. Was? Also gut. Ja. Mund auf. Ah. Nein, kein A. Nur aufmachen. Ich bin nämlich eine richtige Zahnärztin. Aha. Und jetzt untersuche ich dich mit meinem Zahnarztspiegel und mit der Lampe. Aha, so, so. Ah ja. Warum? Das sieht ja gar nicht gut aus. Aha. Da ist ein Loch und da ist noch ein Loch. Aha. Zwei braune Stellen. Aha. Du hast wohl zu viel süße Sachen gegessen Aha. und dir nicht nach jedem Essen die Zähne geputzt. Na, hör mal. Das muss anders werden. Na, wirklich? Sind da zwei Löcher? Ja, zwei Stück. Du musst zum Zahnarzt. So viel steht fest. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Es tut überhaupt nicht weh. Na, da bin ich aber froh. Oder noch besser. Na, was denn? Ich gehe jetzt gleich in den Keller und hole deine Bohrmaschine. Nein! Ich habe Papa dann doch nicht selber die Zähne repariert. Er ist lieber zu der netten Zahnärztin gegangen. Und auch bei ihm hat es gar nicht wehgetan, sagt Papa. Jedenfalls habe ich jetzt keine Angst mehr vorm Zahnarzt. Aber vorsichtshalber putze ich dann doch immer nach dem Essen meine Zähne. Naja, meistens. Kennt ihr übrigens schon die Geschichte, wie ich auf dem Bauernhof war? Da war vielleicht was los. So viele Tiere. Und sogar beim Melken durfte ich helfen. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Probiert gern Neues aus, wer ist fröhlich und ganz wunderbar? Mit wem vergeht die Zeit im Nu? Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im